Aufgabe 1.4b. Anruf 2. Büro Herr Lutz, Schmidt am Apparat? Hier spricht Olaf Pettersson von Teletechnik in Viborg. Ist Herr Lutz zu sprechen, bitte? Nein, es tut mir leid. Herr Lutz hat heute den ganzen Tag Urlaub. Ach, könnten Sie ihm etwas ausrichten? Aber gerne. Es handelt sich um unseren Auftrag Nummer 2814b. Könnte er ihn so schnell wie möglich per Fax bestätigen? Ist gut, ich richte es Herrn Lutz aus. Und könnte er mich zurückrufen? Es ist ziemlich dringend. Ja, gut. Können Sie mir Ihren Namen bitte wiederholen? Ja, ich heiße Pettersson. P wie Paula, E wie Emil, Theodor, Theodor, E wie Emil, R wie Richard, S wie Samuel, O wie Otto, N wie Nordpol. Und ich bin von der Firma Teletechnik Viborg. Teletechnik Viborg. Also kein Problem, Herr Pettersson. Ich sage Herrn Lutz Bescheid. Recht vielen Dank. Auf Wiederhören. Nichts zu danken. Auf Wiederhören.